willkommen zu einem nächsten Kuva-Podcast. Bevor es aber losgeht, möchte ich noch mal kurz was zu einem kleinen neuen Format sagen. Denn dieser Podcast ist die erste Diskussionsrunde, was Sie auch nachher hören werden. In der Kuva-Diskussionsrunde werden, wie der Name eigentlich schon sagt, verschiedene Themen diskutiert. Beispielsweise ist heute das Thema 10 Jahre iPhone dran. In einer schönen Unterhaltung, beziehungsweise in einer schönen Runde, unterhalten uns René, Florian und ich über verschiedenste Themen der Technik, Freizeit, Kultur, Gesellschaft, Kommunikation oder andere Themen. Wenn ihr an der Diskussionsrunde teilnehmen möchtet, besucht einfach kuva-netzwerk.de.tl und meldet euch in der Podcast-Gruppe an, um am Podcast teilzunehmen. Natürlich könnt ihr auch einen Podcast einreichen, der nicht zur Diskussionsrunde gehört und nur extern sein soll. Wenn ihr dies machen möchtet, schreibt einfach eine E-Mail an kuva@gmx.de oder an mlos4lp@gmail.com. Wie oft wird es eigentlich dieses Format geben, fragen sich wahrscheinlich jetzt noch einige. Dieses Format wird es bis jetzt noch unregelmäßig geben, sage ich mal, beziehungsweise steht das noch nicht ganz fest. Geplant ist aber, dass die Ausgabe Diskussionsrunde mindestens einmal pro Monat über ein aktuelles Thema erscheint. Nun möchte ich Sie aber nicht länger aufhalten und wünsche Ihnen viel Spaß beim Hören unserer ersten Diskussionsrunde. Willkommen zum nächsten Kuva-Podcast und zu unserer ersten Diskussionsrunde. Mein Name ist Manuel Oswald und ich mache diese Diskussionsrunde heute hier mit René und Florian. Hallo auch an die beiden. Guten Tag. Hallo an euch. Und wir beschäftigen uns heute mit einem sehr schönen Thema, und zwar geht es um 10 Jahre iPhone. Ja. Genau, das iPhone. Wer von euch hat denn kein iPhone? Ich habe eins. Ja, ich habe auch eins, ne? Ja, also ich auch, also keiner. Das Nö. iPhone, ja, das iPhone hat im blinden Bereich, aber auch in den Sehenden, bei den Sehenden besser gesagt, eine sehr große Rolle eingenommen und es veränderte den Smartphone-Markt. Also wer sich noch dran erinnert, vor dem iPhone, wer das noch kennt, diese komischen Microsoft-Smartphones mit Windows drauf, kennt das noch jemand von euch? Ja, hatte so ich, ungefähr. Hatte ich nie gehabt. Also ich habe es mal in anderen Podcasts gehört und ich fand das Konzept jetzt auch nicht so toll, weil ich hatte noch nicht auch einen schönen Artikel gelesen. Steve Jobs wollte nicht nur den PC schrumpfen lassen, sondern er wollte wirklich ein neues, intuitives System schaffen. Und es waren ja mehrere Konzepte im Wettbewerb sozusagen. Es gab unter anderem, wer das noch vom iPod Classic kennt, den Ansatz, dass man das iPhone eben mit Click-Wheel macht, also dass man sich durch die Menüs sozusagen dreht und dann eben draufdrückt auf das Rädchen. So wie das ja auch bei der Apple Watch gelöst wurde. Der Florian hat ja auch eine Apple Watch, genauso wie ich. Und was haltet ihr denn von diesem Ansatz? Bei einer Apple Watch ist es ja gut gelöst und bei dem iPod Classic. Aber sehen wir das jetzt mal auf unsere Smartphones bezogen, wäre das bestimmt bescheuert, bei so einem Smartphone so ein kleines Rädchen zu haben, oder? Ich glaube schon, ich bin zwar noch nicht lange bei Apple. Ich bin erst seit dem iPhone 3GS dabei. Naja, erst. Alles, was vorher war, weiß ich leider nicht. Also ich hatte mal damals, wo das erste iPhone noch ohne Voice-Over da war, hatte ich das mal in der Hand. Ja, konnte ich mir noch nicht viel ausmalen, wo ich das Gerät hatte. Ja, also das erste iPhone, wie fühlte sich das denn an? Also das war noch das mit diesem Plastikgehäuse hinten dran. Haben ja auch viele gesagt, dass es ein Handschmeichler gewesen sein muss. Naja, ich hatte ja damals noch das Nokia N95, glaube ich, zu der Zeit. Oder war es nicht N95? Also irgendein Nokia mit Torx hatte ich damals noch. Da bin ich irgendwann mal aus Neugier, wo das iPhone rauskam, bin ich damals noch, wo ich in Rheinland-Pfalz gewohnt habe, in den Telekom-Shop gegangen und habe gesagt, zeigt mir mal das neue iPhone. Ja, und der Mitarbeiter gab mir das Ding dann in die Hand. Also das war noch das allererste Modell. Also ich fand es damals noch nicht so prickelnd. Ja, das System konnte ja auch an sich nicht viel. Und ich glaube auf jeden Fall, dass es eine bessere Entscheidung war, dass Apple den Weg der Touch-Oberfläche gegangen ist und nicht der des Rädchens. Das war dann auch noch ungewohnt für mich, wo ich das Ding da in der Hand hatte. Habe ich auch erstmal gestaunt. Keine Tasten mehr dran, nur noch diesen einen runden Button und an der Seite. Da habe ich auch gedacht, das wird doch nie was für Blinde. Ja, und als dann irgendwann mal, habe ich mal irgendwas von VoiceOver gehört, beim nächsten iPhone, das 3GS war es dann natürlich, da bin ich doch hellhörig geworden. Ja, weil früher kannte man ja eigentlich nur Tastentelefone, die Nokias, wie du schon gesagt hast, mit Torx. Eben. Habe ich selber nicht besessen. Oder eben diese speziellen Business-Smartphones mit Windows drauf, aber die wurden ja auch nur mit Eingabestifte gesteuert, also mit so einem Stylus. Da war ja der Steve Jobs auch dagegen. Und ja, das iPhone 3GS, das hat dann auch, um jetzt mal zur Sicht der Blinden zu kommen, hat ja auch vielen dann vieles einfacher gemacht. Es kam 2009 auf den Markt, das habe ich selbst auch nie gehabt. Und das hatte damals iOS 3.1, beziehungsweise hieß das da iPhone OS. Und das hatte ja noch den Yannick, den alten Yannick als Voice-Over-Stimme. Genau, das weiß ich auch. Also ich bin 2010 zum iPhone 3GS gekommen, weil ich hatte mir vorher einige andere Podcasts angehört, wo einer das präsentiert hat. Ich weiß ja nicht, ob einer von euch den Kurt Hagen kennt. Ja, der hat das damals ganz gut gemacht mit seinen Podcasts, hat da das iPhone 3GS erklärt und was man damit machen kann. Und dann hatte ich irgendwann mal ein bisschen Geld zusammen, 2010, ich glaube es war im März. Dann habe ich gesagt, so jetzt oder nie, her mit der Marie, habe ich mir dann das iPhone 3GS gekauft, hatte damals aber parallel noch das Nokia N96 zu laufen. Und das war dann schon eine Umstellung, sage ich jetzt mal, dass man dann keine Tasten mehr hatte. Aber durch das VoiceOver bin ich ganz schnell, konnte ich mich da reinfuchsen. Ja, und das iPhone hat ja auch viele neue Möglichkeiten eigentlich gegeben durch Apps. Die kamen ja auch nicht von Anfang an hinzu, denn das erste iPhone, das hatte ja noch gar keine Apps. Also zumindest keine Dritthersteller-Apps. Da konnte man halt telefonieren, im Internet surfen und SMS. Und das Revolutionäre an diesem Smartphone war eben, dass es die neue intuitive Bedienung hatte. Eben dieses Multitouch, dass man mehrere Finger auf dem Bildschirm benutzen konnte gleichzeitig und eben keinen Eingabestift mehr benötigt. Ja, und Apple war auch mitunter einer der ersten Anbieter, die dann das Mailing eben für Businesskunden und aber auch für Normalnutzer dann interessant gemacht haben. Denn ich glaube, das war der erste Anbieter, also Apple, die IMAP unterstützt haben und Rich Text HTML in E-Mails auf einem Smartphone. Das ging ja vorher auch nicht so richtig. Also ich weiß noch damals, wo ich das 3GS dann hatte. Ich habe es ja dann im Telekom-Shop hab ich es aktivieren lassen, weil das ja damals ganz blind noch einfach nicht so war. Da musste man das über iTunes machen. Und da wusste ich ja davon damals noch nichts. Ich meine, ich habe einen kleinen Sehriss noch auf ein Auge und als ich dann damit nach Hause gegangen bin, dann habe ich da wirklich 3, 4, 5 Nächte durch damit rumgespielt und habe gedacht, das ist ja Wahnsinn, was man damit alles machen kann. Und auch die Kamera fand ich, die Auflösung jetzt als Seerestler, die war für mich total gut. Und auch das, was man auf dem Bildschirm sieht oder noch sehen kann mit Seerest. Also da konnte ich mein Nokia dann irgendwann mal in der Ecke pfeffern. Ja, und heute hat eigentlich jeder ein iPhone oder ein Android-Gerät. Und Android, das kommt ja auch vom iPhone, also zumindest der Ansatz davon. Da hat sich ja Google auch was kopiert, aber ich möchte auch nicht bestreiten, dass sich Apple was von Google kopiert hat, wie zum Beispiel dieses Benachrichtigungscenter, also die Mitteilungszentrale, weil die gab es ja früher gar nicht. Genauso wie es den App-Umschalter nicht gab und mit iOS 3, also ganz am Anfang vom iPhone 3GS, konnte man auch keine Apps in Ordner einsortieren. Das war auch nicht möglich. Nee, das ging nicht, das stimmt. Also es war alles ziemlich eingeschränkt und ich bin persönlich seit dem iPhone 6 dabei und der Florian ja, glaube ich, seit dem iPhone 4, oder? Richtig, also bei mir, das hatte schon eine längere Geschichte, oder? Also dann bin ich ja ein richtig alter Hase von uns. Ja, der, ja. Kann man so sagen. Bei mir war das eine längere Geschichte, wie ich überhaupt zu das iPhone gekommen bin. Es war so, vor ein paar Jahren hatte ein Freund von mir den iPod 4G. Und ich habe mich gefragt, wie soll man damit umgehen können? Der hat doch nur Touch. Und der meinte, ja, das geht und ich komme mal vorbei, dann zeige ich dir das. Und ich hatte damit den ganzen Abend gespielt mit seinen Apps und den Einstellungen und ich war voll weg. Und meinte, ja, ich muss da mir auch was zulegen und ich möchte auch sowas. Und ich habe mich informiert und habe geguckt, ja, wie viel kostet das? Und habe Podcasts mir angehört. Und dann hat ein Bekannter dann auf seinem iPhone 4 dann mal VoiceOver laufen gelassen und nebenbei noch ein paar Videos. Und dann ein Jahr später, ja, ich verkaufe das iPhone. Und dann habe ich es gekauft, benutzt. Und seit 2 Jahren habe ich jetzt das iPhone 6. Ja, und seit dem iPhone 3GS kann man ja auch eigentlich sagen, so viel hat sich eigentlich ja gar nicht verändert. Also gar nicht mal in Anführungsstrichen. Von damals gibt es ja eigentlich heute alles eigentlich noch im iOS-Betriebssystem. Und es ist auch natürlich viel Neues hinzugekommen und in 10 Jahren hat sich da ja schon was getan. Mit iOS 5 kam beispielsweise Siri hinzu, mit iOS 6 kam die schlechteste Kartenapplikation der Welt, mit iOS 7 erblickte das Control Center oder halt das Kontrollzentrum das Licht des iPhone-Bildschirms und mit iOS 8 haben sie auch wieder einiges umgestellt. Es gab wieder eine neue Stimme für VoiceOver, aber auch so allgemein am System gab es eine neue Sache, zum Beispiel HomeKit wurde eingeführt und so weiter und so weiter. Also in 10 Jahren hat sich da schon einiges getan. Und was ist denn so eure Lieblingsfunktion beim iPhone, die ihr noch gerne hättet? Naja, lass mich aber als der noch was sehen kann. Ich weiß ja nicht, ihr beide seht wahrscheinlich nichts mehr. Aber lasst mich mal zu den iPhone-Designs was sagen. Also alles das 3G. Das 3GS hat ja noch dieses Plastikgehäuse gehabt. Schwarz war es, glaube ich. Mit dem Apfel hinten drin. So, und dann kam ja dann das iPhone 4. Das hatte dann schon ein Glasgehäuse. Was ich natürlich in Schwarz natürlich. Es gab es auch in Weiß. Obwohl das Weiße fand ich nicht gut. Da war mir das schwarze Glasgehäuse schon lieber. Das sah richtig edel aus. Mit dem silbernen Apfellogo hinten drin. Also das war schon sehr schmuck. So, und seit iPhone 5 kam dann wieder dieses Aluminium-Metallgehäuse. Was es dann, glaube ich, in 3 Farben gab oder nur 2. Ich weiß nicht genau, aber das hat mir dann nicht mehr so gut gefallen. Das hat sich dann aber beim iPhone 6 wieder geändert, als dann zu Grau, Silber und Schwarz. Die Farben fand ich eh scheiße. Als dann diese goldfarbene Aluminiumgehäuse, das war glaube ich seit 5S, genau so war es gewesen. Da konnte man das Gold holen und das sah für mich natürlich wieder richtig schick aus. Also das fand ich wieder gut. Und seit iPhone 6S kam ja noch das Pinkfarben, also dieses rosane Gehäuse. Dieses metallisch glänzende. Ja, Roségold. Ja, aber da hebt sich der Apfel nicht mehr so gut hervor wie bei diesem Glasgehäuse. Das fand ich wirklich richtig edel, muss ich mal ehrlich sagen, als stark Sehbehinderter. Ja, das hat jeder gesagt, der das Glasgehäuse mal hatte, weil ich hatte so ein iPhone ja nie. Also das sah richtig schick aus. Und ich habe jetzt kürzlich mal Bilder vom iPhone 7 gesehen. Naja gut, also wenn ich mir jetzt eins zulege, dann nehme ich das Diamantschwarz. Das sieht wirklich richtig schick aus, muss ich euch mal sagen. Also so viel jetzt mal aus Sehbehindertensicht, was die Gehäuse der iPhones anging. Also da fand ich eigentlich das Glasgehäuse in Schwarz beim iPhone 4, das war wirklich das Beste. Das sah richtig top aus. Das sagt jeder. Also es hat sich schon einiges getan. Eben. Wann kam der Game Center überhaupt rein? Das kam mit dem iPhone 4 und iOS 4 dann. Und das haben sie jetzt ja in iOS 10 auch wieder weggemacht. Also es ist einiges passiert in diesen 10 Jahren, das muss man sich mal vorstellen. Und eigentlich ist ja 10 Jahre jetzt nicht wirklich lang. Also in Technik hat sich da einiges getan. Also so viel Aufschwung. Aber wie wird es wohl in den nächsten 10 Jahren dann weitergehen? Da werden wir später auch nochmal, denke ich, drauf eingehen über die Zukunft. Aber jetzt mal zurück zum Betriebssystem. Da hat sich ja auch in 10 Jahren so viel geändert. Jetzt auch mit iOS 10, was sie da für einen Quatsch in der Nachrichten-App und so integriert haben. Was ist denn eure Wunschfunktion in iOS, die sie noch integrieren sollen? Also meine Wunschfunktion wäre auf jeden Fall, wenn ich mal hier als erstes sprechen darf. Klar. Meine Wunschfunktion wäre auf jeden Fall, wenn sie das iPhone und das iPad wieder trennen würden und daraus wieder ein iPhone OS und ein iPad OS machen, weil man dann mit dem iPad ganz andere Möglichkeiten hat. Natürlich gehört es hier nicht so her, 10 Jahre iPhone, aber iOS ist ja auch ein Teil davon und das iPad gibt es ja auch mit iOS, aber ich fände auf jeden Fall, im Betriebssystem sollten sie das wieder trennen und vielleicht auch einen Dateimanager hinzufügen, irgendwie, dass das ein bisschen besser wird, auch mit der Musik und so, weil die Leute mögen halt nicht immer iTunes unbedingt nutzen, vor allem als Neueinsteiger. Ich finde, man sollte die Möglichkeit offen lassen, möchte ich synchronisieren oder möchte ich einfach nur Daten transferieren. Ja, das sollte wohl so sein, ja. Und ich finde auch, wenn man sich irgendwelche Klingeltöne, irgendwas, wenn man sowas haben möchte, dass man das gleich nicht über iTunes, sondern gleich aufs iPhone laden kann und dann hast du diesen Ton in deinen Klingeltönen gespeichert. Das fände ich auch viel besser. Ja, also da wird noch bestimmt einiges kommen, hoffentlich. Ja, wer weiß. Und Florian, was ist denn deine Wunschfunktion? Ui, meine Wunschfunktion. Ich wünsche mir erstens, es gibt ja schon diese iPhone Pro Modelle wie das 6 Pro oder 6S Pro, dass es in diesem Bereich getrennt wird, denn das 6 Pro ist ja größer wie das normale 6. Und es gibt ja schon Gerüchte, was das neue iPhone betreffen soll. Und es würde ja schon was bringen, denke ich mal, bezüglich iOS bezogen, dass das iPhone Pro von dem anderen iOS-Geräten, sprich iPhone, getrennt wird, vielleicht in die Richtung iPad gehen würde. Ja, das kann man sagen. Darf ich noch mal was aus Sehbehindertensicht sagen? Ja, ja, gerne. Weil ich glaube, ihr beiden seht nichts mehr, oder? Nee. Schon okay. Ja, ich sehe ja noch ein bisschen was. Also ich fände es jetzt wirklich gut, wenn man jetzt bei der Kamera einen extra Zoom-Taster einbauen würde. Also das würde mir echt ungemein helfen, weil wenn ich jetzt Video mache, ich mache unheimlich gerne Videos von Natur und Landschaften. So, und ich muss dann immer erst das Voice-Over abschalten und dann muss ich mit zwei Fingern auf dem Display wie eine Zange auseinanderspreizen, um da mal was näher ranzuholen. Aber für mich wäre es leichter, wenn man das Voice-Over dann anlassen könnte und dann vielleicht mitten auf dem Bildschirm so ein Taster wäre, wo hier Zoom draufsteht, zum Streichen nach oben oder unten tippen. Das wäre richtig einfach. Ja, das weil so wie das jetzt gelöst ist, finde ich das scheiße. Aber es gibt's ja schon. Du kannst jetzt tatsächlich, da steht Zoomen 0% einstellbar, da streichst du nach oben und dann wird es näher rangeholt. Wo ist das? Wenn du in der Kamera-App bist und dann einfach durchwischst, kommt irgendwann Zoomen. Okay, dann habe ich das wohl übersehen. Ist das jetzt bei iOS 10? Ja, das kam da neu hinzu. Weil ich habe Silvester, ich wollte da mein Feuerwerk. Ich musste da erstmal das ganze Voice-Over ausmachen und dann richtig die Einstellung zoomen, ey. Also ja, wenn es das offenbar gibt, dann nehme ich alles zurück, aber es sollte mal angesprochen werden für alle, die noch was sehen können. Und die kann man auch täglich nutzen. Ja, auf jeden Fall. Es ist einfach so, dass wahrscheinlich die Entwicklung des Smartphones jetzt mal wieder, der Smartphone-Markt ist gesättigt, dass die Entwicklung wieder ein bisschen so stehen bleibt, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, ob ihr das unterstreichen könnt. Aber ich finde irgendwie, die Entwicklung bleibt wirklich stehen, weil wenn man heute noch iOS 8 nutzt, was fehlt einem dann großartig? Oder wenn man heute noch ein iPhone 6 nutzt, warum soll ich auf jeden Fall ein iPhone 7 kaufen? Also das sind so Sachen, wenn man jetzt nicht gerade auf die Kamera schaut oder auf dieses 3D-Touch, warum soll ich denn dann ein neues iPhone kaufen, so als Beispiel? Was wird denn so in 10 Jahren denn sein am iPhone selber? Also da, ich weiß nicht, ob da noch wirklich Revolutionen kommen oder ob Apple da tatsächlich auch wieder sozusagen untergeht und weil sich die Smartphones eben nicht mehr gut verkaufen, dass sie wieder, naja, halb pleite gehen, so wie damals in den 90ern. Was glaubt ihr denn, was so in 10 Jahren am iPhone, was da alles noch kommen könnte? Puh. Das ist hier die Frage. Es gibt ja auch diese Gerüchte mit diesem Augenscanner bei dem neuen iPhone, der eingebaut werden soll. Also da bin ich auch gespannt, ob das überhaupt passieren soll. Ja, die Frage ist, ob man das braucht. Eben. Ja, das stellt sich die Frage auch, ja. Weil es gibt ja auch so dieses ganze Augmented Reality und Virtual Reality. Mhm. Also dieses AR, eben dass Informationen der Realität hinzugefügt werden. Braucht man das wirklich? Also Apple als Brillenhersteller, ich kann mir das nicht so vorstellen. Es wird eher darauf hinaus geweitet, beziehungsweise darauf bezogen, dass Apple vielleicht will, dass du dich mit deinen Augen entsperrst. Du guckst das iPhone an, wie zum Beispiel diese Actionfilme, wo du dann in diesen geheimen Verstecken dann in eine Kamera schaust und dann, ja, Agent 1, 2, 3 wurde da und da und da gesichtet, kann jetzt herunterfahren mit dem Aufzug quasi, dass du diesen Effekt quasi dann dazu hast mit dem iPhone. Ja, aber das ist ja auch nicht wirklich mehr revolutionär, weil was gibt es überhaupt noch Revolutionäres? Also mir kommt es auch irgendwie so vor, seitdem Steve Jobs da nicht mehr so da ist, dass es irgendwie nicht mehr weitergeht mit Apple, sondern dass sie nur hier noch ihre Früchte ernten. Ja, so kommt es zu vielen vor. Ich habe das mal gelesen, ich verfolge das auch und viele sagen das auch offen, ja, was ist jetzt mit Apple los? Also sind wir auf jeden Fall mal gespannt, was in der Zukunft noch kommt. Und dann bedanke ich mich bei allen fürs Zuhören, ihr hoffentlich ja auch. Ja, natürlich. Ja, genau. Und wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt es einfach bei uns auf der Facebook-Seite in die Kommentare oder fragt uns persönlich in unseren WhatsApp-Gruppen. Gibt es auch viele weitere Antworten auf viele spannende Fragen, zum Beispiel die Apple-Werkstatt, die sich rund mit Apple beschäftigt, oder auch die Apple-Beta-Tester, in der wir schon, wenn wir mal hier auch in die Zukunft geschaut haben, weiter in die Zukunft schauen können, was denn das neue Betriebssystem so bringt. Ja. Aber eins muss ich noch loswerden. Bitte schön. Aus optischer Sicht finde ich jetzt, was hier beim iPhone 6, nee, ich glaube schon ab 5 war das so, dass man die Antennen deutlich sehen kann, also das Gehäuse je nachdem, ob es schwarz ist oder Gold oder was weiß ich, hat man ringsrum weiße Streifen. Das sind die ganzen Antennen. Und das soll ja beim iPhone 7 jetzt, glaube ich, nicht mehr so sein. Naja, nicht so, halt nicht so auffallend. Ja. Also ja, ich finde es wirklich interessant, was die Zukunft da bringen mag. Ja. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, einfach in unsere Gruppen kommen. Also ich finde das jetzt zurzeit blöd, dass man überall diesen weißen Strich ums Gehäuse sieht. Ich meine, ihr seht es nicht, aber ich sehe es. Ich finde es einfach doof. Alle anderen Leute sehen das ja auch. Ja. Sieht wahrscheinlich nicht gerade schön aus. Ja, da kommt das Goldene nicht so gut zum Vorschein. Ja, wird Apple wahrscheinlich in der Zukunft noch besser machen. Vielleicht verkaufen sie uns das ja dann als Revolution. Wir werden es ja sehen. Ja. Ja, ich bin auch mal gespannt. Jo, ich auch. Und dann sage ich jetzt nochmal, wir bedanken uns alle fürs Zuhören. Wenn ihr noch Fragen habt, schaut einfach auf unserer Webseite, auf unserer Facebook-Seite vorbei, schickt uns eine Nachricht oder tretet einfach in unsere Gruppenvielfalt bei. Dann sage ich schon mal Tschüss und bis zum nächsten Podcast. Tschüss. Ich schließe mich da nur an und man hört sich in der nächsten Episode.